»Was tun Sie hier auf meinem Schiff?« sagt der Skipper zu mir in einem Tone, als ob er Vorsitzender eines Schwurgerichts wäre. Vor sich hat er Papier liegen, auf dem er mit einem Bleistift kritzelt. »Das möchte ich gern von Ihnen wissen, was ich hier auf dem Schiff mache«, antworte ich. Nun redet der eine dieser beiden Verbrecher. Sie scheinen Italiener zu sein, nach der Art, wie sie die Brocken Englisch herausbringen. »Wir wollten gerade die Ladekammer 11 reinigen und da fanden wir den Mann hier besoffen in einer Ecke liegen, wo er fest schlief.« »Also«, sagt darauf der Skipper, »dann ist das ganz klar. Sie gedachten, sich auf meinem Schiff blind wegzupacken, um nach England zu kommen. Sie werden das nun wohl nicht mehr bestreiten wollen. Ich kann Sie leider nicht über Bord werfen, was ich ja eigentlich tun sollte. Verdienen, dass ich Sie ein halbes Dutzend Mal am Lademast schleifen lasse und Ihnen die Haut ein wenig abschinde, damit Sie dran denken, dass ein englisches Schiff nicht dazu dient, Verbrecher, die von der Polizei verfolgt werden, in Sicherheit zu bringen.« Was sollte ich da lange reden? Er hätte mir von diesen italienischen Sträflingen die Knochen zerschlagen lassen, wenn ich ihm gesagt hätte, was ich von ihm denke. Er würde es überhaupt tun, schon für das, was ich ihm gleich am Anfang erzählt habe. Aber ihn interessieren ja nur meine gesunden Knochen und nicht meine zerschlagenen. »Was sind Sie?« fragt er nun. »Schlichter Deckarbeiter.« »Sie sind Heizer.« »Nein.« »Sie haben sich doch hier gestern als Heizer angeboten.« »Ja, das hatte ich. War mein Fehler. Seitdem haben die mich nicht mehr aus den Augen gelassen. Hätte ich damals gesagt, Deckarbeiter, hätten sie vielleicht kein Interesse an mir gehabt. Heizer waren es, die sie brauchten.« »Da Sie also Heizer sind und Sie Glück haben, weil mir zwei Heizer krank geworden sind, so können Sie als Heizer arbeiten. Sie bekommen englische Heizer heuer 15 £10, aber ich darf Sie nicht heuern. Wenn wir nach England kommen, habe ich Sie den Behörden zu übergeben. Und Sie werden, je nachdem der Richter Ihnen geneigt sein sollte, 2 bis 6 Monate abmachen müssen und dann natürlich Deportation. Dahingegen hier werden Sie, solange wir auf Fahrt sind, als regelrechtes Mitglied der Mannschaft unserer Empress of Madagaskar behandelt. Wir können uns recht gut vertragen, wenn Sie Ihre Arbeit tun. Wenn wir uns nicht vertragen können, gibt es kein Wasser, lieber Mann. Ich denke also, wir vertragen uns lieber. Um 12 beginnt Ihre Wache. Ihre Wachen sind 6 und 6 Stunden. Die 2 Stunden je Wache mehr werden Ihnen bezahlt mit 1/2 Krone die Stunde.« Da war ich nun Heizer auf der Empress of Madagaskar, auf der Fahrt zu dem Gedenkstein in der Dorfkirche. Da ich keine Dorfkirche hatte, blieb mir nicht einmal die Ehre. Die Heuer war gut, da ließ sich Geld dabei machen. Aber in England Gefängnis wegen Schiffschleichens und dann vielleicht noch Jahre im Gefängnis warten auf Deportation. Doch das war ja eben die Sache. Die Heuer bekam ich nicht, weil die Fische sie nicht auszahlen werden. Komme ich heil raus? Ich kriege keinen Penny Heuer. Bin nicht treu gemustert. Keine englische Schifffahrtsbehörde erkennt diese Strafmusterung an. Gefängnis und Deportation rühren mich nicht. Wir kommen nicht nach England. Nur ja, keine Sorge. Wollen uns doch mal die Boote ansehen. Die Boote sind fertig. Da wird es also in den nächsten Tagen losgehen. Erste Bedingung ist, alles klar machen, um auf alle Fälle aus dem Kesselraum zu kommen. Beim leisesten Knirscher weg vom Kessel und hoch, wie der Satan. 46. Die Quartiere sind wie Salons, sauber und neu. Stinken nur unerträglich nach frischer Farbe. Matratzen in der Bank, aber kein Kissen, keine Decke, kein Laken. Empress of Madagaskar, bist nicht so reich, wie du von draußen aussiehst. Oder die haben schon alles gezockelt und vermünzt, was gerettet werden konnte. Geschirr gibt es auch nicht, aber man kann es schon leichter zusammenklauben, weil dort was übrig ist und hier was herumliegt. Das Essen wird von einem italienischen Jungen gebracht. Damit hat man also nichts zu tun. Essen ist ausgezeichnet. Freilich, unter Henkers Mahlzeit verstehe ich etwas anderes. Oh, liebes Frankreich. Rum gibt es hier überhaupt nicht, wie mir von einem erzählt wird. Der Skipper ist anti, schon faul. Aber natürlich gibt es Limejuice. Sind doch Limeys. Schiffe ohne Rum stinken wie Jauche. Ich sitze im Messraum des Kesselpersonals. Der Messboy ruft die Leute aus den Bunks zum Essen. Es kommen 2 schwere Schwarze herein, die Kohlenschlepps, und dann kommt ein Heizer herein, der auf Freiwache ist. Den Heizer kenne ich. Sein Gesicht habe ich schon irgendwo gesehen. Das Gesicht ist aufgeschwommen und um den Kopf hat er eine Binde. Stanislav, du? Pip-Pip, du auch? Wie du siehst. Mitgegangen, mitgefangen, sagte ich. Du bist ja noch ganz gut davongekommen. Ich habe mich mit ihnen schwer gekloppt. Ich kam gleich wieder hoch, nachdem ich den ersten Schlag weg hatte. Du lagst fest, hattest gleich einen saftigen gekriegt. Aber als du so plötzlich umknicktest, bückte ich mich nach dir und so kriegte ich nur einen halben. Gleich war ich wieder auf. Und nun ging die Bürsterei los. Waren gleich vier herum und ich habe ganz verflucht was auf den Schädel gekriegt. Was haben sie dir denn für eine Geschichte erzählt? Fragte ich. Ich hätte mich gekloppt, hätte einen erstochen und dann hätte ich mich auf dem Eimer versteckt, weil die Polizei hinter mir her gewesen sei. Mir haben sie etwas Ähnliches erzählt, die Kindsräuber, sagte ich. Unsere Heuer von der Eureka sind wir nun auch noch los. Und hier kriegen wir nie einen Cent. Dauert nur ein paar Tage. Ich denke, übermorgen wird es schon soweit sein. Es ist ein Platz, wie er ihn sich nicht besser wünschen kann. Kann sich schön sauber hinlegen, wie gemalt. Kommt niemand her und deckt das Gesicht ab. Um fünf ist Exerzieren an den Booten. Merkst was, hä? Wir sind nicht dabei. Wir sind gerade dann auf Wache. Wir sind beide Boot 4, Heizer von Wache 12-4. Ich habe die Liste gesehen. Hängt im Gangweg. Weißt du schon, wie es vor den Kesseln ist? Fragte ich. 12 Feuer, 4 Heizer. Die beiden anderen sind Schwarze. Auch die Schlepps sind Schwarze. Da, die beiden, die am Tisch sitzen. Stanislav deutete rüber zu den starken Burschen, die gleichgültig an ihrem Essen wirkten und uns kaum zu bemerken schienen. Um 12 traten wir unsere Wache an. Die vorige Wache hatte der Donkeyman mit den Schwarzen gemacht. Die Feuer sahen bös aus. Und wir hatten 2 Stunden wild zu arbeiten, bis wir sie in Ordnung hatten. Alles war verschlackt. Aufzuschmeißen verstanden die Heizer auch nicht. Sie pfefferten die Kohle hinein und damit gaben sie sich zufrieden. Dass Heizen eine Kunst ist, die mancher nie lernt. Davon schienen sie nichts zu wissen, obgleich sie offenbar schon einige Jahre vor den Kesseln arbeiteten und sicher schon eine gute Anzahl von Schiffen abgedient hatten. Mit den Rosten hatten wir hier nur wenig Arbeit. Brannte einer durch, so ließ er sich rasch einsetzen, ohne dass er nachfiel oder gar andere mitriss. Die Schlepps, riesenhafte Schwarze mit Armen wie Oberschenkel und einem Körperbau, dass man glaubte, sie könnten einen ganzen Kessel auf ihren Schultern fortschleppen, brachten die Kohle verteufelt langsam heran, und wir mussten ihnen ganz gehörig den Marsch blasen, bis sie sich endlich herbeiließen zu arbeiten. Sie stöhnten in einem fort, dass es zu heiß sei, dass sie keine Luft bekämen, dass sie vor Staub nicht schlucken könnten und dass sie sicher verdursten würden. »Na, Pip-Pip«, sagte Stanislav, »da mussten wir ganz anders ziehen auf der alten Eureka. Was tun die Kerle nur mit ihren Knochen? Ehe die eine halbe Tonne heranhaben, hole ich 6 und puste noch nicht einmal dabei. Und hier liegen ihnen die Kohlen direkt vor der Nase.« »Gerade jetzt fing auf der Eureka wieder eine schöne Zeit für eine Woche an«, sagte ich. Sie hatte gerade frisch gekohlt und die Schächte und Kesselbunker lagen gepfropft, dass es ein wahrer Spaß hätte sein müssen für die nächste Fahrt. Aus. Schied, Eureka. Haben jetzt anderes zu denken. Ich sah mich um. Habe auch schon herumgeglotzt, sagte Stanislav. Wir müssen Luftlöcher suchen. Zur Leiter kommt man nicht immer. Bricht meist weg, wenn die Kanne richtig aufknallt. Und wenn gar noch die Kessel oder die Rohre anfangen zu summen und zu spucken, dann ist die Leiter eine verfluchte Rattenfalle. Kannst nicht mehr runter, nicht mehr rauf. Der Oberbunker hat eine Luke zum Deck, sagte ich. Ich war eben oben gewesen und hatte untersucht. Wir müssen die Luke immer klar haben, wenn wir auf Wache gehen. Dann baue ich eine Lattenleiter und die halten wir immer hier an der Schachtluke. Wenn es knirscht, sofort raus, rauf, hoch und raus zur Dachluke. Wir arbeiteten uns nicht blöd. Es schien den Ingenieuren auch völlig gleich zu sein. Solange die Maschine lief, war es recht. Ob sie große Fahrt machte oder kleine, kam nicht in Betracht. Alles hätte ganz nach Vorschrift gehen können. Ein 50 Löcher unten in den Mantel gedrillt, nicht größer als einen 0,5 Zoll, und mit ihrer Sargeinlage Alteisen wäre die Empress sanft und selig eingeschlafen, weggesackt wie ein Stein. Nur noch der Pumpe einen Klaps gegeben. Aber vor dem Seegericht kann das manchmal fehlgehen. Und wenn die ganze Mannschaft heil abkommt, so ist das meist höchst verdächtig. 2 Tage waren es nur. Wir hatten gerade die Wache übernommen und waren mit dem Ausschlacken halb durch, da hörte ich einen furchtbaren Knall und ein Krachen. Ich flog zuerst gegen die Kessel und dann zurück in einen Kohlenhaufen. Gleich darauf standen die Kessel senkrecht über mir, ein paar Feuerungstüren brachen auf und die Glut fiel in den Kesselraum. Zur Lattenleiter brauchte ich nicht hinaufzusteigen. Ich konnte auf ebener Fläche zu der Schachtluke gehen. Stanislav war schon raus. Als ich in den Bunker kam, kletterte er gerade durch die Luke. In diesem Augenblick hörten wir einen grässlichen Schrei aus dem Kesselraum. Stanislav hatte den Schrei auch gehört und drehte sich um. »Das war Daniel, der Schlepp«, rief ich Stanislav zu. »Ich glaube, er sitzt fest.« »Verflucht, runter, aber rasch«, schrie Stanislav. Ich war schon wieder drin im Kesselraum. Die Kessel standen noch immer Kopf und jede Sekunde konnte einer losfahren in die Lüfte. Das elektrische Licht war verlöscht, weil offenbar das Kabel durchgerissen war. Aber die Glut gab Licht genug, wenn es auch recht gespensterhaft aussah. Daniel, der eine Schwarze, lag lang und war mit seinem linken Fuß von einer losgelösten Platte eingeklemmt. Er schrie und schrie, weil die Glut ihn schmorte. Wir versuchten, die Platte zu heben, aber es ging nicht. Wir kriegten sie nicht hoch und konnten mit der Schürstange nicht heran, um sie hochzuheben. »Geht nicht, Daniel! Fuß sitzt fest!« Ich schrie es in wahnsinniger Eile auf Daniel ein. »Was tun? Sollen wir ihn hier lassen?« »Wo ist der Hammer?« schreit Stanislav. Schon ist der Hammer zur Hand und in derselben Sekunde haben wir eine Schaufel glatt geklopft und ohne Besinnen schlägt Stanislav dem Schwarzen den Fuß ab. Drei Hiebe waren nötig. Wir schleifen Daniel zur Schachtluke, schleiften ihn durch den Bunker und zerrten ihn durch die Deckluke. Draußen packte der andere Schwarze unserer Wache, der sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte, sofort zu. Wir überließen ihm Daniel und kümmerten uns nun um uns selbst. Das Quartier lag bereits unter Wasser. Die Empress ragte mit dem Stern hoch in die Luft. Das war beim Bootsexerzieren nicht ausprobiert worden. Es stand alles ganz anders, als man es gewöhnt war. Eine Weile hatte das Licht noch gebrannt. Der Ingenieur hatte es zu den Akkumulatoren durchgeschaltet. Jetzt verglimmte es langsam, weil die Akkumulatoren wahrscheinlich auszulaufen begannen oder die Kabel irgendwo Widerstände aufnahmen. Elektrische Taschenlampen und Notlaternen mussten helfen. Vom Quartier sah ich niemand. Die waren schon fertig, konnten nicht mehr raus. Gegen die Tür lehnten einige Tonnen Wasserdruck. Boot 2 riss sich los und war im Augenblick vom Seegang fortgeschwemmt, ohne dass auch nur ein Mann drin saß. Boot 4 war nicht zu holen, lag nicht klar. Boot 1 war klar und der Skipper kommandierte die Besatzung. Dann stand es bei und wartete auf ihn, weil er anstandshalber auf Deck blieb. Das Seegericht sieht so etwas gern und lobt es. Nun kam auch Boot 3 klar. Hier flitzten Stanislav und ich hinein. Zwei Ingenieure, der gesunde Schwarze und Daniel mit dem abgehackten Fuß, der jetzt mit einem Hemd verbunden war. Ferner kriegten wir den ersten Offizier und den Steward. Die Kessel schienen brav zu halten und waren vielleicht durch die herausgefallenen Feuer beruhigt worden. Schwäbisches Pflaumenmus ohne Farbzusatz gab es ja auf der Empress nicht. Wir stießen ab. Der Skipper als letzter war inzwischen in Boot 1 gesprungen und auch dieses Boot lief klar ab. Aber ehe es seine Riemen gestreckt hatte, wurde es von der See heftig gegen den Schiffsleib geschleudert. Immer wieder versuchten sie klarzukommen. Da plötzlich löste sich ein Etwas von dem Schiffe los und schlug mit brechendem und splitterndem Getöse auf das Boot. Man hörte ein Schreien von vielen Stimmen und dann war alles still. Als wären Schrei, Boot und Besatzung mit einem Ruck von einem großen Maul verschluckt worden. Wir waren ganz schön abgekommen und pulten lustig drauf los. Kurs zur Küste. Große Fahrt machten wir nicht mit den paar Riemen. Die Wogen gingen verteufelt hoch und wir standen manchmal zwei Bootslängen beinahe senkrecht an einer steilen Wasserwand. Dann spreizten die Riemen in der Luft, konnten nicht einlegen und wir wurden kreuz und quer geschleudert. Der Ingenieur, der mit an den Riemen saß, sagte plötzlich: »Wir sitzen ziemlich flach, kaum 3 Fuß, auf Fels.« »Nicht möglich«, erwiderte der erste Offizier. Er tastete nach dem Riemen, lotete und sagte dann: »Sie haben recht, raus, raus!« Er hatte den Befehl noch halb im Munde, da gingen wir abermals steil an einer Wand hoch. Die Welle nahm uns wie eine kleine Untertasse und haute das ganze Boot mit solcher Wucht auf den Fels, dass es in 1000 Splitter ging. »Stanislav!« schrie ich hinaus in das Toben der Wellen. »Hast du was, wo du kleben kannst?« »Nicht ein Dürren Strohhalm«, schrie er mir zu. »Zurück zum Eimer! Steht ein paar Tage gut so, wie er da steht.« Die Idee war nicht schlecht. Ich versuchte, Kurs auf das schwarze Ungetüm zu halten, das sich gegen den Nachthimmel klar abhob. Und verflucht nochmal, wir kamen beide ran, obgleich wir einige Dutzend Mal immer wieder zurückgeschleudert worden waren. Wir kletterten rauf und suchten, ins Mittschiff zu kommen. Das war nicht so leicht. Die Achternwand bildete jetzt das Deck oder das Dach für das Mittschiff. Die beiden Korridore waren tiefe Schächte geworden, in die hinunterzukommen während der Nacht nicht gut vollführt werden konnte und selbst bei Tage seine Schwierigkeiten haben würde. Die Wogen gingen außerordentlich hoch und schienen an Wucht noch zuzunehmen. Offenbar waren wir bei Ebbe aufgebrummt, denn das Wasser begann zu steigen. Die Empress stand fest wie ein Turm, eingeklemmt in einer Riffspalte. Wie sie in diese unschiffsmäßige Lage kommen konnte, wusste wohl nur sie allein. Sie zitterte kaum und bebte nicht, so fest stand sie. Nur manchmal, wenn ein besonders schwerer Brecher gegen ihren Panzer tobte, zuckte sie mit den Schultern, als wolle sie ihn abschütteln. Sturm war gar nicht. Der Aufruhr lag nur in der schweren See. Es sah auch nicht danach aus, als ob Sturm aufkommen würde. Nicht in den nächsten 6 Stunden. Dann graute der Himmel. Die Sonne ging auf. Frisch gewaschen stieg sie aus ihrem Seebade empor zu den weiten Höhen. Zuerst lugten wir aus über die See. Nichts war zu sehen. Kein Mann schien am Leben zu sein. Dass irgendeiner aufgepickt worden war, glaubte ich nicht. Auch Stanislav bezweifelte es. Wir hatten kein Schiff passieren sehen. Außerdem lagen wir nicht in der Route. Der Skipper war herausgegangen, um nicht abermals von Patrouillen oder Passanten gesehen zu werden. Der Spaß war teuer für ihn geworden. Mit Sicherheit hatte er an eine ruhige, friedliche Abwicklung des Geschäfts gedacht. Dass er vom Quartier keinen Mann zur Ruderhilfe mitbekommen würde, damit hatte er nicht gerechnet. Wären die beiden Boote voll und richtig bemannt gewesen, hätte es ein Vergnügen sein müssen, klar abzukommen. 47. Nachdem es völlig hell geworden war, versuchten wir, den Korridorschacht hinabzuklettern. Mit einiger Sorgfalt ging es auch. Wir benutzten die Türen zu den einzelnen Kabinen und die Wandrippen als Sprossen, und so ging es viel rascher und schneller, als wir gedacht hatten. Auf dem Boden des Schachtes befanden sich die beiden Kabinen des Skippers. Ich fand einen Taschenschiffskompass, den ich gleich mit Beschlag belegte, aber Stanislav anvertraute, weil ich keine Tasche hatte, wo ich ihn aufbewahren konnte. Es waren 2 kleine Wassertanks in der Kabine. Einer diente für Waschwasser und einer für Trinkwasser. Um Wasser waren wir nun für einige Tage nicht verlegen. Denn ob die Pumpen in der Galley würden Wasser ziehen können, mussten wir erst noch ausprobieren. Vielleicht war der Frischwassertank überhaupt schon ausgelaufen. Auf der Eurike kannten wir ja jedes Plätzchen, wo was zu holen war. Hier mussten wir erst damit beginnen, alles zu suchen. Stanislav mit seiner guten Nase entdeckte die Vorratskammer, die Pantry, im Augenblick, sobald nur die Frage nach dem Frühstück auftauchte. Verhungern konnten wir 2 Mann innerhalb der nächsten 6 Monate nicht. Und wenn wir genügend Wasser noch fanden, ließ es sich für eine Weile aushalten. In der Pantry waren mehrere Kasten mit Mineralwasser, Bier und Wein. Gar zu schlimm konnte es nicht werden. Der Kochherd wurde wieder aufgerichtet und so konnten wir auch kochen. Wir probierten die Pumpen für Frischwasser aus. Die eine zog nicht an, dagegen umso besser die andere. Das Wasser war noch etwas trüb von dem aufgerüttelten Schlamm, der sich am Boden gewöhnlich festsetzte, aber das würde sich nach einem Tage schon geben. Mir wurde übel zumute. Auch Stanislav zeigte Unbehagen. »Mensch«, sagte er mit einem Mal, »was sagst du dazu? Ich werde seekotzig. Verflucht nochmal, das ist mir denn doch noch nicht passiert.« Ich konnte mir das nicht erklären, denn mir wurde immer kläglicher zumute, während der Eimer doch ziemlich still stand. Das Herantoben der Brecher und das gelegentliche Erzittern des Eisenkolosses konnten ein so erbärmliches Gefühl gewiss nicht auslösen. »Nun kann ich dir sagen, was los ist, Stanislav«, gab ich nach einer Weile zur Antwort. »Die verrückte Lage des Schiffes ist es, was uns kotzig macht. Alles steht schräg und steil. Da muss man sich erst daran gewöhnen.« »Ich glaube, du hast recht«, meinte er. Und sobald wir draußen waren im Freien, war das üble Empfinden sofort weg, obgleich einem auch die ganze Lage des Kastens, der so blödsinnig toll zum Horizont stand, auf das Gleichgewichtsempfinden schlug. »Siehst du«, sagte ich jetzt zu ihm, als wir draußen saßen und des Skippers gute Zigarren rauchten, »ist nur die Einbildung, nichts weiter. Ich bin sicher, wenn wir einmal heraushaben, was in unserem Leben alles Einbildung und was Tatsache ist, werden wir noch recht sonderbare Dinge lernen und die ganze Welt von einem anderen Gesichtswinkel aus betrachten. Wer weiß, welche Folgen das haben kann. So sehr wir auch Ausschau hielten, ein Schiff war nicht zu sehen. Nicht einmal eine Rauchfahne konnten wir erblicken. Wir lagen zu weit außerhalb der üblichen Fahrstraßen. »Wir können hier das schönste Leben führen, das wir je geträumt haben«, philosophierte Stanislav. »Haben alles, was wir uns nur wünschen. Können essen und trinken, was wir wollen und so viel wir wollen. Kein Mensch stört uns. Und arbeiten brauchen wir auch nicht. Trotzdem möchten wir fort. Je rascher, je lieber. Und wenn kein Eimer uns abholen kommt, müssen wir doch bald sehen, runterzukommen und versuchen, die Küste zu machen. Immer jeden Tag dasselbe kann man nicht ertragen. Ich denke mir manchmal, auch wenn es wirklich ein Paradies geben würde, was ich ja nicht glaube, weil ich mir nicht vorstellen kann, wo die Reichen hingehen, ich würde nach 3 Tagen im Paradiese eine grässliche Gotteslästerung verüben, nur um wieder rauszukommen und nicht immerfort fromme Lieder singen zu müssen und zwischen alten, vertrockneten Betschwestern pfaffen und muckern zu sitzen. Nun musste ich aber doch lachen. »Habe nur ja keine Angst, Stanislav. Wir beide kommen nicht da rein. Wir haben ja keine Papiere. Und kannst dich heilig drauf verlassen, die verlangen da oben auch Papiere von dir. Pässe, Taufzeugnisse und gute Führungszeugnisse. Wenn du die nicht beibringen kannst, machen sie dir die Tür vor der Nase zu. Frag nur den Pfaffen, er wird es dir sofort bestätigen. Musst Heiratslizenz beibringen, kirchlichen Trauschein, Taufschein, Konfirmationsschein, Firmungsschein, Kommunionsstempel und Beichtzettel. Ginge das da oben so glatt ohne Papiere, wie du dir das zu denken scheinst, brauchten die hier unten ja keine auszustellen. Auf die Allwissenheit des allmächtigen Himmelslenkers scheint sie sich nicht zu verlassen. Besser ist es schon, man hat es schwarz auf weiß und ordnungsmäßig abgestempelt. Wird dir jeder Pfaff erzählen, dass der Torwächter da oben ein großes Bund mit Schlüsseln hat. Wozu? Zum Abschließen der Türen, damit nicht doch vielleicht einer ohne Visa über die Grenze schleichen kann. Stanislav saß eine Weile still und sagte dann, »Merkwürdig, dass ich gerade so drauf komme, aber die ganze Geschichte hier will mir nicht recht gefallen. Es geht uns viel zu gut. Und wenn es einem so ganz ausnahmsweise gut geht, so ist etwas nicht in Ordnung. Ich kann das nicht vertragen. Es ist immer, als ob man auf Mastkur geschickt wird, weil eine besonders schwierige Sache auf einen wartet, die man ohne jene gute Vorbereitung und Erholung sonst nicht bewältigen kann. War bei der Marine auch so. Immer wenn was Besonderes bevorstand, gab es vorher ein paar gute Tage. Da redest du aber nun einmal richtigen Kohlgulasch. Wenn dir ein gebratenes Hühnchen ins Maul fliegt, dann spuckst du es wieder aus, nur damit es dir nicht gut gehen soll. Die schwierige Sache kommt ganz von selbst, verlass dich drauf. Umso besser, wenn du vorher in der Sommerfrische warst. Wenn du eine Mastkur hinter dir hast, dann kannst du die schwierige Sache unterkriegen. Andernfalls kriegt sie vielleicht dich unter. »Verflucht, du hast recht«, rief Stanislav nun wieder gut gelaunt. »Ich bin ein altes Schaf. Ich habe sonst auch noch nie solche blöden Gedanken gehabt. Gerade heute. Es kam mir so, als ich dachte, vorne im Quartier, oder ich muss ja eigentlich sagen, da unten zu unseren Füßen, da liegen die Jungs alle schwimmend hinter der Tür, auf demselben Kasten wie wir. Weißt, Pipip, man soll keine Leiche auf einem Kasten fahren. Das bringt den Gast herbei. Ein Schiff ist lebendig, es mag keine Leichen in der Nähe haben. Als Fracht meinetwegen, das ist etwas anderes. Aber nicht so herumliegende, so herumschwimmende Leichen.« »Können wir doch nicht ändern«, sagte ich. »Das ist es ja gerade, was ich meine«, antwortete Stanislav. »Wir können es nicht ändern. Und das ist das Schlimme. Alle die anderen sind abgerasselt. Wir beide sind allein noch übrig. Da stimmt etwas nicht.« »Nun will ich dir etwas sagen, Stanislav. Wenn du mit dieser blöden Pinselei nicht aufhörst, dann...« »Nein, runterschmeißen will ich dich nicht. Wirst es dir ja auch nicht gefallen lassen. Aber dann rede ich mit dir keine Silbe mehr. Auch wenn ich dadurch meine Sprache verlernen sollte. Dann wohnst du im Steuerbordschacht und ich im Backbordschacht. Und jeder geht seine eigenen Wege. Solange ich am Leben bin, will ich mir nichts vom Gast vorjaulen lassen. Da habe ich später, wenn es mal soweit ist, noch Zeit genug dazu. Und wenn du nun meine Meinung wissen willst, warum wir beide gerade übrig geblieben sind, so ist das ganz klar und zeigt wieder einmal, wie gerecht alles in der Welt zugeht. Wir gehörten nicht zu dieser Mannschaft. Wir waren gestohlen. Wir haben der Empress of Madagaskar nie etwas getan und wollten ihr auch nie etwas tun. Niemand weiß das so gut wie sie. Das ist der Grund, warum sie uns nicht mitgenommen hat. Warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt, Pip-Pip? Ja, was denkst du denn von mir? Ich bin doch nicht dein Privatsekretär. So etwas weiß man von selbst und hat es im Gefühl. Jetzt gehe ich mich besaufen, sagte nun Stanislav resolut. Ist mir ganz egal. Na, ich will ja nicht sagen besaufen, aber doch einen gesunden Hiefen. Wer weiß, vielleicht kommt doch bald ein Kasten vorbei und holt uns über. In meinem ganzen ferneren Leben könnte ich es mir dann nicht vergeben, dass ich hier das alles zurückgelassen habe, ohne es mal durchzukosten. Warum sollte denn Stanislav das Vergnügen allein genießen? Es begann jedenfalls jetzt eine Schlemmerei, die sich selbst der Skipper nie auf einen Sitz erlaubt haben würde. Es war ja alles so schön da in Büchsen. Salm von British Columbia, Wurst von Bologna, Hähnchen, Hühnerfrikassee, Pasteten, Zungen aller Art, ein Dutzend verschiedene eingemachte Früchte, 2 Dutzend verschiedene Sorten Jam, Biscuits, Gemüse der besten Auslesen, Liköre, Schnäpse, Weine, Ales, Stouts, Pilsener. Kapitäne, Offiziere und Ingenieure wissen sich das Leben angenehm zu machen. Aber wir waren nun die Besitzer und die Esser, während die früheren Esser jetzt schwammen und gegessen wurden, um Fische zu mästen.